Beginnen wir mit Alltagsszenen, die jeder kennt. Sie stehen im Supermarkt, kaufen ihre Lebensmittel, die sie brauchen, und dann auf einmal ertönt folgender Ruf durch den Lautsprecher. Wir öffnen Kasse 2 für Sie. Eine ganz normale Alltagssituation. Man strebt hin, die Rentner sind meistens die schnellsten, weil die haben am wenigsten Zeit. Man stellt sich ein in die Reihe, fügt sich dem und es hat den Anschein, dass niemand über diesen Satz nachdenkt. Und zumindest sagt niemand laut, was ist das eigentlich für ein Satz? Wir öffnen Kasse 2 für Sie. Wie bitte? Für mich? Ich brauche die Kasse nicht. Ich brauche doch die Kasse nicht. Der Spar, der Lidl braucht die Kasse. Ist doch ganz offensichtlich. Was ist das für ein Satz? Der richtige Satz würde lauten, wir öffnen Kasse 2 für uns. Das liegt doch auf der Hand. Aber niemand thematisiert das. Das wird sozusagen wahrgenommen, hingenommen, als so ist die Welt nun mal eben, genauso wie das Wasser den Berg runterfließt, so ist die Welt nun mal. Also Menschen brauchen Lebensmittel, aber Kapital, und wir werden ein bisschen über Kapital reden, braucht Kassen. Da fällt zunächst einmal schon auf, ein Unterschied zwischen dem, was Menschen brauchen, und dem, was Kapital braucht. Menschen brauchen nicht das, was Kapital braucht. Das lasse ich mal so stehen. Da muss man mehr dazu sagen. Ich werde dazu dann auch noch mehr sagen. Setzen wir erstmal den kleinen Spaziergang durch unser Alltagsleben und durch unsere Wirtschaft fort. Sie haben also Ihren Einkauf getätigt. Sie kommen raus mit dem Einkaufswagen aus dem Supermarkt und dann begegnen Ihnen zwei Menschen, die stehen sich gegenüber, zwei erwachsene Menschen. Und der eine Mensch fragt den anderen Menschen allen Ernstes, wo stehst du? Und der sagt nicht etwa, wie bitte? Siehst du nicht, wo ich stehe doch vor dir? Ich stehe doch hier vor dir, was ist das für eine Frage? Nein, der antwortet allen Ernstes, ich stehe da hinten rechts um die Ecke auf der linken Seite. Ich stehe da hinten rechts um die Ecke auf der linken Seite. Das ist doch irre. Das Automobil hat es in sich. Das Auto hat es in sich. Ganz viel über diese Gesellschaft und über diese Wirtschaft kann man anhand vom Automobil verstehen. Das Wort Automobil hat zwei Worte zum Ursprung, also das griechische Autos, das altgriechische Autos, selbst, ich selbst, und das lateinische Mobilis, beweglich. Autos, Mobilis, das ist das Automobil. Angeblich ist es ja ein Mobil. Angeblich geht es um die Bewegung und Mobilität. Aber niemand sagt mein Mobil. Alle sagen mein Auto, mein Selbst. Und da steckt mehr drin. Ich bin mein Auto. Die Identifikation mit dem Auto ist ein Riesenthema. Ich bin autonom. Die Vorstellung, dass wir alle freie Individuen wären, die tun und machen können und lassen können, was sie wollen, ist konstitutiv für diese moderne, bürgerliche, kapitalistische, wie immer man sie nennen will, Gesellschaft. Wir sind alle vollkommen freie Individuen. Wir sind autonom. Ich bin mein freier Herr und ich kann tun und lassen, was ich will. Das wird natürlich im nächsten Stau schon konterkariert und durch die systemischen Zwänge, auf die ich dann noch kommen will, natürlich sowieso. Also wir öffnen Kasse 2 für Sie und wo stehst du? Eigentlich zwei irre Alltagssituationen, denen wir immer wieder begegnen. Das macht schon mal deutlich, die Dinge sind komplex. Die Dinge sind komplex. Verrücktes erscheint uns eigentlich als vernünftig. Wir sind selbst damit verwoben. Und einfache Antworten sind unterkomplex. Also zum Beispiel diese Antwort, die zum Teil gerade bei manchen Linken jetzt Furore macht, so die Reichen sind schuld. Das sind unterkomplexe Antworten. Die Dinge sind komplex. Ja, Menschen brauchen Lebensmittel, Kapital braucht Kassen, Menschen brauchen nicht das, was Kapital braucht. Da würde nun jemand, der unsere Wirtschaft oder die Marktwirtschaft oder den Kapitalismus verteidigt, einhaken und würde sagen, Moment mal, aber genau diesen Fehler machst du ja auch. Du redest ja völlig unterkomplex. Menschen brauchen natürlich Kapital als Vermittlungsinstanz, weil wie sollen denn die Lebensmittel angebaut werden, geerntet werden, zum Verteilen kommen, an die Menschen rankommen, ohne eine Vermittlungsinstanz? Und das ist nun mal eben das Kapital. Das ist auch die gängige Vorstellung der herrschenden Volkswirtschaftslehre und das ist allgemein auch im Alltagsbewusstsein die gängige Vorstellung. Also wir brauchen Kapital als Vermittlungsinstanz und deswegen öffnen wir eben doch Kasse 2 für Sie, Edge. Und deswegen ist Kapitalismus gut und vernünftig, es geht ja überhaupt nicht anders. Nun, da werde ich erstmal zugeben, Menschen brauchen natürlich eine Vermittlungsinstanz. Das ist völlig klar. Ohne Vermittlungsinstanz geht's nicht und die Frage ist, was könnte eine vernünftigere Vermittlungsinstanz sein? Dann schauen wir uns zunächst mal an, was die Vermittlungsinstanz Kapital so anrichtet, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich rede gar nicht über weltweite Zusammenhänge, sondern über die Gesellschaften, die im Vergleichsmaßstab noch wirklich zu den Reichen gehören, trotz wachsender Probleme. Soziales, Deutschland, jeder Fünfte von Armut bedroht. Eine sogenannte Wirtschaftsweise, ein interessanter Begriff. Eine Wirtschaftsweise sagt, also die Sozialversicherungen würden Leistungen kürzen müssen. Nur ein Beispiel dafür. Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages sagt, es geht ungehemmt weiter bergab. Es muss massive Sozialkürzungen geben, sonst ist der Abstieg in den Kommunen nicht aufzuhalten. Vermittlungsinstanz Kapital. Österreich, 17% der österreichischen Bevölkerung sind armutsgefährdet, können ihre Wohnung nicht heizen, haben am Ende des Monats nicht genug zum Essen. Gesundheitsausgaben auf Rekord hoch, System unter Druck. Gemeindefinanzen, neue Warnung vor kritischer Lage, Sie kennen das alles. Es spitzt sich zu. Vermittlungsinstanz Kapital. Klimakrise, ein uralter Hut. Seit einem halben Jahrhundert bekannt. Und das hier zeigt den Anstieg der Treibhausgasemissionen seit 1960. Und die Punkte hier markieren die großen internationalen Klimaschutzkonferenzen. Immer große Beschlüsse gefasst, Schlagzeilen, es wird alles gut, wir machen jetzt die richtigen Pläne, alles gut. Seit einem halben Jahrhundert. Und das ist das Ergebnis eines halben Jahrhunderts Nachhaltigkeitsdiskurs. Sind die Leute, die die Klimakonferenzen nun machen, irgendwie bösartig, wollen uns betrügen oder so? Nein, natürlich nicht. Ich unterstelle jedenfalls den meisten durchaus ehrliche Absichten. Aber das Problem ist, dass offenbar diese Art Wirtschaft, von der wir alle abhängen, das, bildlich gesprochen, mit dem Hintern wieder einreißt, was man mit den Händen aufbaut. Seit einem halben Jahrhundert bekannt. Vermittlungsinstanz Kapital. Ebenfalls seit den 70ern werden Computer und Roboter jeden Tag besser. Man kann es wirklich wörtlich so sagen. Seit einem halben Jahrhundert könnten wir schon morgen mit weniger Arbeit mehr von dem produzieren, was wir zum Leben brauchen. Seit einem halben Jahrhundert. Und zwar tatsächlich jeden Tag, das ist wörtlich. Jeden Tag werden die Dinger besser. Aber wir sollen immer länger arbeiten. Wenn wir vernünftig wirtschaften würden, würde das natürlich weniger Arbeit bedeuten. Für alle. Tut es aber nicht. Vermittlungsinstanz Kapital. Wir wirtschaften nicht vernünftig und das ist das Problem. Stattdessen haben wir eine völlig absurde Rentendebatte oder Pensionsdebatte in Österreich. Völlig absurd. Seit Jahrzehnten, diese Debatte in Deutschland, in Österreich kommt sie ein bisschen später, aber sie kommt. Das ist auch systemnotwendig so, dass sie kommt. Die alternde Republik, das Grundargument ist ja immer, es gibt, die Gesellschaft altert, es gibt relativ mehr Alte und relativ weniger Junge. Und wie sollen denn immer weniger Junge immer mehr Alte finanzieren? Ist halt so. Kann man nicht ändern, ist offenbar ein Naturgesetz, Wasser fließt im Berg herab, geht nicht. An diesem Fakt scheitert die Vermittlungsinstanz Kapital. Wir haben also seit langem in Deutschland, wir haben jetzt schon die Rente mit 67, wir haben die Diskussion Rente mit 70, mit 75, mit 80. Wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, werde ich nie mehr eine Rente kriegen. Das ist ein offenes Geheimnis. Das wird auch zunehmend so gesagt, auch von Anführungszeichen oben, von EntscheidungsträgerInnen. Das wird zunehmend gesagt. Nun ist das in Österreich etwas zeitversetzt, weil das österreichische Pensionssystem ist ein Stück besser als das deutsche Rentensystem. Unter anderem, weil sehr viele einzahlen müssen und ich unterstütze jede Forderung in Deutschland, die sagt, man soll es machen wie Österreich. Nur das Problem macht auch um Österreich keinen Bogen. Manche haben ja solche Warnungen von zum Beispiel Agenda Austria. Agenda Austria ist natürlich knallhart neoliberal, das weiß man. Aber das Problem bei den Neoliberalen ist ja oft nicht, dass sie nicht Fakten benennen, sondern das Problem bei den Neoliberalen ist, dass sie sagen, das ist so, das ist Natur und das muss so sein. Es gibt keine Alternativen. Also zum Beispiel diese Leute weisen schon lange darauf hin, dass es in Österreich im Prinzip genauso ist und dass nicht immer weniger Junge immer mehr Alte finanzieren können. Manch eine mag vielleicht gedacht haben, naja, in Österreich sind wir davor gefeit. Jetzt geht das los, ja. Arbeiten bis 67, Expertenraten zur Anhebung des Pensioneintrittsalters, Arbeit mit 68, die industriellen Vereinigung will das Pensionsalter erhöhen und so weiter. Das liegt in der Logik dieser Wirtschaftsweise. Die Vermittlungsinstanz Kapital scheitert ja seit Jahrzehnten am demografischen Wandel. Die Finanzierung eines anständigen Lebens wird für immer mehr Menschen immer weniger möglich. In den reichsten Ländern der Welt. Vermittlungsinstanz Kapital. Würde im Alter ist immer weniger finanzierbar. Aber auch, dass die Leute überhaupt alt werden, ist ein immer größeres Problem für die Logik dieser Wirtschaft. Da gibt es eine wichtige Figur in der deutschen Politik, der hat vor einigen Tagen Schlagzeilen gemacht damit, mit dem Vorschlag, man sollte doch sehr alten Menschen nicht unbedingt besonders teure Medikamente geben. Man müsse das ja auch wirtschaftlich durchrechnen. Absolut zynisch. Es gab zum Teil Proteste dagegen, ja, zum Glück. Auch die Bundesregierung hat dann irgendwann erklärt, also das ist nicht unsere Position, aber dieser Mensch spielt nach wie vor eine ganz wichtige Rolle und in der deutschen Politik und dass er irgendwie dieser Aussage Konsequenzen werden hätte, nicht. Ja. Das ist Hendrik Steeg, der ist nicht irgendwer, sondern der ist führender Gesundheitspolitiker bei der CDU und ist der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Alte Leute sind zu teuer, man soll ihnen nicht mehr die Medikamente geben, sterben doch sowieso. Ein Zynismus ohnegleichen. Würde im Alter nicht finanzierbar. Vermittlungsinstanz Kapital. Die Junge Union hält die Rentenerhöhung für ungerecht. Also wer 40 Jahre lang geschuftet hat für einen Minilohn und dann noch 2% mehr Rentenerhöhung kriegt, das darf nicht sein. Und damit im Zusammenhang wird der Angriff auf die sogenannten Unproduktiven gefahren. Ihr seid ja nicht produktiv. Ihr müsst produktiver werden. Carsten Linnemann, der Bundesgeschäftsführer der CDU, ruft die Bürger zu mehr Produktivität auf. Werdet produktiver, und zwar zur Erhaltung eures Wohlstands. Ihr seid nicht produktiv genug, um unseren Wohlstand zu sichern. Euren Wohlstand zu sichern, müsst ihr produktiver sein. Gleichzeitig erklärt eine wichtige und bekannte Person, und nicht nur er, es wird künftigen Generationen schlechter gehen. Für euren Wohlstand sollt ihr produktiver sein, aber es wird euch schlechter gehen. Das nicht irgendwer, sondern Marcel Fratscher, der ist sozusagen der quasi regierungsoffizielle Ökonom in Deutschland seit langem, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, also nicht irgendwer, der sagt, es wird künftigen Generationen schlechter gehen. Vermittlungsinstanz, Kapital. Mehr arbeiten für weniger Wohlstand. Das ist das Angebot, das unsere Wirtschaft, insbesondere jungen Menschen, gibt. Das ist die Zukunft, die unsere Wirtschaft für junge Menschen vorsieht. Immer mehr Menschen spüren das auch, und die müssen übrigens auch gar nicht besonders politisch sein, sondern die haben mit Recht das Gefühl, das geht irgendwie in die vollkommen falsche Richtung, das ist nicht das, was ich mir unter einem guten Leben vorstellen will. Ein wahnsinnig tolles Angebot unserer Wirtschaft an die Menschen, insbesondere an die Jüngeren. Vermittlungsinstanz, Kapital. Kommen wir nochmal auf die Produktivität zurück, die übrigens auch die herrschende Volkswirtschaftslehre, jedenfalls der Mainstream, kann Produktivität überhaupt nicht verstehen. Die haben ein wirklich völlig schräges Verständnis von Produktivität, und deswegen kommen die tatsächlich zu dem Schluss, dass die Produktivität der Wirtschaft nicht wächst. Also hier, die Wirtschaft wächst, wird kaum effizienter, trotz Digitalisierung, Internet, Robotern, wird die Wirtschaft nicht produktiver, Ökonomen so sorgen sich um den Wohlstand. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wenn man sich das näher anschaut, wie Produktivität erklärt wird, dann wird man sehen, dass Reichtum immer in der Form von Geld gedacht wird und nur in der Form von Geld. Und dann gibt es ganz viele Rechnungen, also da wird dann nachgewiesen mit Riesenformeln, dass da halt wirklich die Produktivität nicht steigt. Die herrschende Volkswirtschaftslehre ist so ein dickes Mathematikbuch, auf deren erster Seite steht 1 und 1 ist 3. Das ist das Problem. Es wird alles nur in Geld gerechnet, alles nur in Geld. Es gibt einen Reichtumsbegriff, der sich an Geld orientiert. Und mit einem solchen Reichtumsbegriff kommt man tatsächlich zu dem Schluss, dass die Produktivität nicht wächst, obwohl die Roboter und Computer immer besser werden. Tatsächlich explodiert die Produktivität. Sie explodiert, wenn wir uns mal auf den stofflichen Reichtum konzentrieren, auf das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Wohnung, Kleidung, Nahrung, Bildung und. Das ist der stoffliche Reichtum, den wir wirklich zum Leben brauchen. Nun gibt es über die Produktivität des stofflichen Reichtums leider sehr wenige Studien. Also ich bin auch nicht der Experte, ich habe jedenfalls nicht viel dazu gefunden, finde es schade. Das wäre mal eine gute Sache für eine Masterarbeit oder auch eine Doktorarbeit, mal die Produktivität anhand von stofflichen Kriterien zu beurteilen. Wenn wir uns auf den stofflichen Reichtum konzentrieren, kommen ganz andere Zahlen raus. Nun ist das nicht ganz einfach, dabei jedenfalls für mich Beispiele zu finden. Ich hätte gern auch ein besseres Beispiel als das Auto gebracht, aber da habe ich es am einfachsten gefunden und will an dem Beispiel mal erklären. Der Daimler-Konzern hat 1980 mit 183.000 Beschäftigten 700.000 Fahrzeuge produziert. Das war damals, hat jeder Beschäftigte 3,8 Fahrzeuge produziert. Der Daimler-Konzern 2019 hat mit 299.000 Beschäftigten 2,4 Millionen Fahrzeuge produziert. Das heißt, schon da sind es 8,0 Fahrzeuge pro Person. In Wirklichkeit sind es wesentlich mehr, natürlich, es liegt auf der Hand, weil der Daimler-Konzern von 2019 ist bei weitem nicht mehr der von 1980. Da ist nicht nur die Autos sind ein bisschen komplizierter geworden, sondern Daimler macht sehr viel Rüstung, sehr viel Aktiengeschäft, Finanzsphäre und so weiter, Weltraum und so. Sodass von den 300.000 Daimler-Beschäftigten im Jahr 19 natürlich bei weitem nicht alle Automobile produzieren. Das heißt, die Produktivität, die stoffliche Produktivität ist noch viel stärker gewachsen. Die Produktivität explodiert, wenn man den Blick auf den stofflichen Reichtum legt und nicht die Vorstellung hat, alles in Geld messen zu müssen. Wir können mit weniger Arbeit mehr denn je stofflichen Reichtum produzieren. Und das seit Jahrzehnten. Das ist keine neue Entwicklung, seit Jahrzehnten. Aber angeblich funktioniert das nicht mehr mit der Produktivität. Da wird klar, unsere Wirtschaft, die dreht sich nicht um Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung, Gesundheit, Soziales, Kultur, um das, was wir nicht brauchen. Das ist nicht der eigentliche Antrieb unserer Wirtschaft. Der eigentliche Antrieb unserer Wirtschaft ist die Frage, wie wird aus Kapital mehr Kapital? Das ist die eigentliche innere Logik, die unsere Wirtschaft antreibt. Und diese Frage, wie wird aus Kapital mehr Kapital, ist ein Selbstzweck. Ein Selbstzweck, der vor sich hin prozessiert und die ganze Gesellschaft durchdringt und beherrscht. Und diesem Selbstzweck sind auch Arbeit, Produktivität und Wachstum unterworfen. Wenn das kein Selbstzweck wäre, dann sähe es anders aus. Wir haben doch die ganze Zeit Wachstum. Wenn stofflicher Reichtum im Mittelpunkt des Wachstums stehen würde, dann hätten wir solche Schlagzeilen nicht. Soziales. Ja, es gab doch immer Wachstum. Es gibt doch immer Wachstum. Klimakrise. Na, es gibt doch immer Wachstum. Wenn der stoffliche Reichtum, den wir brauchen, im Mittelpunkt unseres Wirtschaftens stehen würde, würde das doch besser werden. Die Roboter, Computer werden jeden Tag besser und es sollen trotzdem länger arbeiten. Ja, es gibt doch immer Wachstum. Es gibt doch immer Wachstum. Die Rentendebatte. Es gibt doch immer Wachstum. Produktivität. Es gibt Wachstum. Es gibt doch Wachstum. Es kann nicht sein, dass sich diese Wirtschaft um das dreht im Kern, was wir wirklich zum Leben brauchen, sondern es dreht sich um etwas anderes im Kern. Würde der stoffliche Reichtum wachsen, würde unser Leben doch immer besser werden. Ist aber nicht der Fall. Wie kann das sein? Offenbar steckt hinter Wachstum nicht der stoffliche Reichtum. Ja, und das führt uns zur Frage, was ist eigentlich Kapital? Was ist das, was da immer wachsen muss, wenn es nicht der stoffliche Reichtum ist, den wir zum Leben brauchen? Es ist ein abstrakter Reichtum, der sich nur in Geld misst, der aus seiner inneren Logik heraus zwanghaft wachsen muss und der sich in die ganze Gesellschaft hineinfrisst. Und das Problem ist, dass wir davon alle abhängen, und zwar alle. Tja, wir öffnen quasi zwei wirklich für uns, und zwar permanent. Kapital muss permanent Kasse machen, und zwar nicht, weil Kapitalistinnen böse Menschen sind, sondern weil Kapital, das nicht wächst, untergeht. Das ist die innere Logik. Wir öffnen Kasse 2 für uns permanent. Wir müssen sie permanent öffnen. Die einzelnen Kapitale konkurrieren gegeneinander um die Gunst des Marktes. Und wer die Gunst des Marktes nicht gewinnt, der geht unter. Das Problem ist die Konkurrenz, und zwar die Ellenbogenkonkurrenz auf Leben und Tod. Wir müssen permanent die Sparkasse öffnen, weil sonst gehen wir unter, es sollen aber die anderen untergehen. Dieses Ich oder Du, wer setzt sich durch? Wer bleibt der Sieger? Das ist eine Grundkonstitution dieser Art von Wirtschaft, von der wir alle abhängen. Das ist sozusagen die DNA des Kapitals. Kapital muss grenzenlos wachsen und maximalen Profit machen. Es geht nicht anders, sonst geht es unter. Das Problem ist, dass wir alle von dieser Logik abhängen. Und weil Kapital Profit machen muss, explodieren die Finanzmärkte auch seit den 70er Jahren. Die Explosion von Roboter und Computer und Mikroelektronik seit ungefähr 50 Jahren und die ziemlich gleichzeitige Explosion der Finanzmärkte ist kein Zufall, sondern die hat etwas damit zu tun. Die Produktivität steigt so stark, dass Kapital überhaupt nicht mehr im normalen Wirtschaftsbetrieb genug Profit und Wachstum generieren kann, sondern deswegen explodiert diese Finanzsphäre, in der immer mehr Profit und Wachstum überhaupt nur noch generiert werden kann. Und davon hängen wir alle ab. Ist kein Zufall. Seit den 70ern werden die Computer immer besser. Seit den 70ern explodiert die Finanzsphäre. Das Problem ist, dass die ganze Gesellschaft, wir alle davon abhängig sind. Das Problem sind die gigantischen Schuldenblasen, von denen jeder weiß, dass sie nie und nimmer werden zurückgezahlt werden können und die unangenehme Eigenschaften haben, dass sie platzen können. Und auch führende PolitikerInnen und ÖkonomInnen kriegen zunehmend Angst, dass es jetzt platzt. Und unser ganzes Leben hängt daran, dass die Blasen nicht platzen. Diese Logik, dieser Zwang, das ist der eigentliche Hintergrund dafür, warum PolitikerInnen sagen, das Wichtigste ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wachstum ist die Religion, der Gott, dem wir alle dienen müssen. Wachstum, Wachstum. Macht irgendjemand einen Vorschlag und der gefährdet das Wachstum, dann wird er sofort abgewatscht. Das ist Wachstum, wir haben keine Chance. Macht aber irgendjemand einen Vorschlag und sei ja noch so absurd, ja, und er generiert Wachstum, ah ja gut, Wachstum. Wachstum ist der Gott, dem wir alle dienen müssen. Wir arbeiten für die Megamaschine. Unsere Arbeit ist nicht einfach irgendwas, sondern unsere Arbeit muss diese Megamaschine bedienen. Wie diese Megamaschine funktioniert, das hat schon vor vielen Jahren, in den 70er Jahren schon mal ein Spitzenmanager der deutschen Automobilindustrie in einem genialen Satz auf den Punkt gebracht. Da wurde nämlich gefragt, ja, wissen Sie denn nicht, dass es viel zu viele Autos gibt? Wissen Sie denn nicht, dass wir irgendwann die ganze Welt zuschütten können mit so vielen Autos, wie wir sie heute schon in Westeuropa, Nordamerika haben, also irgendwann der Ostblock, das war 1979, irgendwann der Ostblock noch und dann irgendwann Asien und Südamerika und dann irgendwann Afrika, das hält doch der Planet gar nicht aus. Dann gibt er folgende geniale Antwort. Sie haben recht, es mag zu viele Automobile geben, aber es gibt zu wenig BMW. Und genau das ist die Logik dieser Wirtschaft. Das war Eberhard von Kühnheim, legendärer Vorstandsvorsitzender der BMW AG. Und das muss natürlich nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von Daimler, von VW, von Toyota auch sagen. Ja, ist schon richtig, es gibt zu viel, aber es gibt zu wenig Daimler, es gibt zu wenig VW, es gibt zu wenig. Das ist die Logik, von der wir abhängen. Und das Problem ist, das muss nicht nur der Chef sagen. Das muss die Arbeiterin, die bei BMW arbeitet und ihren Familienunterhalter verdient, auch sagen. Und die kann die Klimakrise vollkommen verstanden haben. Die kann ihr eigenes Auto abgeschafft haben, nur noch im Fahrrad fahren. Sie hängt davon ab, dass BMW möglichst viel von diesen Dingern produziert und verkauft. Das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Diese ganze Debatte, E-Auto oder Verbrenner, das ist eigentlich sowas von uninteressant letztendlich. Ja. Wenn es immer mehr Wachstum gibt und nur noch E-Autos gibt, dann haben wir irgendwann 10, 12, 14-spurige Autobahnen voller E-Autos. Dann haben wir Städte, die vollgestopft sind mit E-Autos. Dann haben wir Rente mit 80, weil meine Firma mehr E-Autos produzieren muss als die Konkurrenz. Was ist daran ökologisch? Was soll daran ökologisch sein? Die Alternative liegt auf der Hand und das weiß im Grunde auch jeder. Was wir brauchen viel weniger Autos, langlebige Autos, die 30 Jahre halten, die leicht zu reparieren sind und nicht alle zwei Jahre irgendeinen neuen Schnickschnack nur damit gekauft wird. Das weiß im Grunde jedes 12-jährige Kind. Das ist nicht schwer zu verstehen. Alle wissen das im Grunde, aber niemand will es hören. Niemand will es hören. Warum will das niemand hören? Na, die Leute sind ja nicht dumm, sondern sie wissen gleichzeitig auch was anderes. Wir hängen alle davon ab. Unsere ganze Wirtschaft hängt davon ab, dass es so weitergeht. Und zwar nicht nur die unmittelbar in der Automobilproduktion arbeiten, sondern natürlich letztendlich auch der Krankenpfleger und die Lehrerinnen, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden. Und die öffentlichen Mittel werden generiert aus Steuereinnahmen. Und die Steuereinnahmen funktionieren nur, wenn die Megamaschine läuft. Wir alle hängen davon ab. Und da müssen wir uns eine sehr unangenehme Frage stellen und die ist auch für GewerkschafterInnen besonders unangenehm, bin selber einer, besonders unangenehm, man muss sich diese Frage stellen, ja, was tun wir eigentlich, wenn wir arbeiten? Was arbeiten wir eigentlich? Nur einige Beispiele, wie viele Schiffe und Flugzeuge werden gebaut, nicht weil sie notwendig wären für ein gutes Leben, sondern nur, weil sie dem ewigen Wettlauf um das preisgünstigste Angebot auf dem Globus dienen. Also irgendwelche Teile in Japan konstruieren, nach Neuseeland, dann in die USA transportiert, dann in die Niederlande und dann irgendwo zusammengebaut. Nicht, weil das notwendig wäre, sondern nur aufgrund des systemimmanenten Zwangs um das preisgünstigste Angebot. Wie viele Schiffe, Flugzeuge werden allein dafür produziert und es werden immer mehr. Wie viele menschliche und natürliche Ressourcen verbrauchen sie? Und es werden immer mehr. Wie viele Reisen, Transporte, Computer, Gebäude, Fabriken dienen allein dem immer höheren Ausstoß schnelllebiger und umweltschädlicher Waren? Und es werden immer mehr. Und wie viele Reisen, Transporte, Computer, Gebäude und Fabriken ziehen sie nach sich? Und es werden immer mehr. Und die klassische linke Antwort ist jetzt, da schaut her, das sind die Profite des Kapitals. Das ist auch nicht falsch, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das sind auch die Arbeitsplätze. Und das ist unser Problem. Die Dinge sind komplex und einfache Antworten ziehen nicht. Das sind auch Arbeitsplätze. Wie viele Überstunden, Herzinfarkte, Burnouts gibt es nur deswegen, damit die eigene Firma mehr überflüssige und schädliche Autos produziert als die Konkurrenz. Und bei der Konkurrenz ganz genauso. Was arbeiten wir eigentlich? Wie viele Arbeitsstunden gehen auch im Gesundheitsbildungswesen drauf, immer mehr? Ich habe das im Gesundheitswesen hautnah beobachten können, die letzten Jahrzehnte. Immer mehr geht darauf, das ist völlig fach- und sachfremd, sondern es geht nur darum, wie können wir garantieren, dass diese Bereiche noch halbwegs finanziert werden. Und auch das wird immer mehr. Wie viele menschliche und natürliche Ressourcen fließen in die Finanzindustrie, in Banken, in Versicherungen, in gigantische Finanzgebirge, die immer größer werden? Und es werden immer mehr und wir hängen alle von diesen Finanzblasen ab. Wir sind Teil der Megamaschine. Mit unserer Arbeit sind wir Teil der Megamaschine. Es ist nicht so, dass unsere Arbeit einfach gut wäre und nicht Teil des Problems. Und wir sind alle abhängig von dieser Megamaschine, alle. Das wird ganz deutlich, wenn wir nochmal aufs Wachstum schauen. Diese Wirtschaft muss wachsen. Und wenn diese Wirtschaft nicht wächst, dann jammern alle, und zwar buchstäblich wirklich alle, und zwar aus guten Gründen. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite wackeln. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Die Politikerin jammert, weil die Steuern ausbleiben. Und zwar völlig egal, ob rechts oder links und auch völlig egal, ob Diktatur oder Demokratie. Die Steuern bleiben aus, wenn es nicht wächst. Alle sind davon abhängig und alle jammern nicht, weil sie etwa dumm wären, sondern weil sie klug sind und ihre Interessen richtig einschätzen können. Und deswegen sind auch Antworten, die zum Teil unter Linken gerade wieder Karriere machen, hochproblematisch. Klimadebatte zum Beispiel. Ja, die Reichen sind schuld. Ja. Die Klimakrise ist ein Reichenproblem. Dann werden da Beispiele gebracht, wie viel die Reichen 1%, wie viel CO2 pro Person sie ausstoßen und so weiter. Und die Armen machen doch viel weniger. Und deswegen ist es eigentlich einfach nur, manche sagen, eine Klassenfrage. Ja. Die Reichen sind an allem schuld. Und das ist eine sehr einfache Antwort, die Systemzwänge nicht wirklich verstanden hat. Nicht wirklich verstanden hat. Die reichsten 10% sind für fast die Hälfte aller Treibhausgase verantwortlich. Das ist jetzt weltweit. Na, da muss man erstmal gucken, dass 10% 800 Millionen sind. Das sind die Menschen in den reicheren Ländern des Nordens. Also 10% ist ja schon mal was. Superreiche in Deutschland emittieren 1000-mal so viel Treibhausgase wie der Rest der Bevölkerung, ist völlig klar, ja. Mit Privatflugzeug und Yacht und so weiter emittiere ich natürlich viel mehr. Aber wenn wir uns dann diese Statistik mal genauer anschauen, dann müssen wir nämlich unterscheiden zwischen privatem Konsum und den Investitionen in Produktionskapazitäten, wie es hier die Klimataz schreibt. Und dann sieht das schon ein ganzes Stück anders aus. Ja, der private Konsum ist zum Teil skandalös hoch, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem sind die Investitionen in Produktionskapazitäten oder die Kapitalinvestitionen. Es geht um Kapitalinvestitionen und wir sind alle abhängig von den Kapitalinvestitionen. Deswegen ist die Antwort, die Reichen sind an allem schuld, viel zu einfach. Viel zu einfach. So kommt man wirklich nicht weiter, wenn man die systemischen Zwänge nicht verstanden hat. Der Wachstumszwang, von dem wir alle abhängen, ist das Problem. Man kann dieses Prinzip der Wirtschaft, von der wir alle abhängen, auch als Ellenbogen-Egoismus bezeichnen. Wer setzt sich am Markt durch? Ich oder du? Wir oder sie? Das fängt beim Vorstellungsgespräch an. Kriegst du den Job oder ich? Wir konkurrieren gegeneinander. Wir müssen gegeneinander konkurrieren. Vom Persönlichen bis ins Globale herrscht Konkurrenz statt Kooperation. Kannst du an 1000 Beispielen durchdeklinieren und das hat ja eine enorme politische Relevanz, gerade in der Krise, wissen wir alle. Arbeitsplätze? Ja, nur für Deutsche, nur für Österreich. Kennen wir alle. Da ist der Arbeitsplatz, den hätte ich gerne. Da ist, in Anführungszeichen, der Türke. Der will den Arbeitsplatz auch. Naja, wenn der Türke weg ist, steigen doch meine Chancen am Arbeitsplatz. Ganz einfach. Nur für Deutsche, nur für Österreicher. Flüchtende, Konkurrenz. Sollen Sie doch, ich will nicht vorlesen, was hier steht, aber manche sagen es mittlerweile ganz offen, viele sagen es verdrückt, viele denken es im Prinzip und schämen sich ein bisschen dafür, aber das ist doch der Diskurs, ja, ist doch uns egal, was mit denen passiert. Die sollen wegbleiben. Keine einwandernden Sozialsysteme. Das Prinzip der Wirtschaft, von der wir alle abhängen, ist der Ellenbogen-Egoismus. Klimawandel wird geleugnet. Ich habe Angst um meinen Lebensunterhalt. Ich will mein Auto haben. Ich will meinen Arbeitsplatz behalten. Und wer die Klimakrise thematisiert, ist der Bösewicht. Dann der Hass auf die Ökos. Die Ökos, die wollen mir mein Auto, meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Also vollkommen zumachen, nicht wahrhaben, weil es kann nicht sein, da müsste sich ja was ändern. Da müsste sich ja was ändern. Ellenbogen-Egoismus. Krieg. Ist doch mir egal, was der Putin mit der Ukraine macht. Er soll sein Gas liefern, ich will mein Auto fahren, mein Arbeitsplatz, alles andere ist mir egal. Ja? Ellenbogen-Egoismus. Antisemitismus. Es gibt einige wenige Schuldige, Die haben die Milliarden und die Steuern von oben alles im Hintergrund. Und die sind schuld daran. Die sind schuld daran. Sehr schön in Anführungszeichen zu beobachten bei den wirklich absurden Corona-Protesten. Es hätte so viele Gründe gegeben für gute Corona-Proteste. Zum Beispiel einfach, und sei es nur, 4 Wochen lang bedingungsloses Grundeinkommen für alle zu fordern. Das hätte vielen, gerade jungen Familien, die nicht wussten, wohin ihre Kinder und so weiter helfen können. Es gab für solche Forderungen leider keine Massendemonstrationen. Oder warum schließen wir eigentlich die Fabriken nicht? Ja? Also es gibt einige, die lebensnotwendig waren, aber müssen immer mehr. Wir durften eine Zeit lang nicht in die Kneipen gehen. Das war auch okay eine Zeit lang. Aber wir sollten uns in der S-Bahn quetschen, um zum Arbeitsplatz zu fahren, um möglichst viele Autos zu produzieren. Warum gab es keine Streiks für die Stilllegung unnötiger Industrien in dem Fall? Es hätte so viele gute Gründe gegeben für Massendemonstrationen, für vernünftige Corona-Massendemonstrationen, aber es gab solche Aktionen, aber die waren leider immer klein. Es gab die unvernünftigen Massendemonstrationen. Da gibt's einige wenige, die sind an allem schuld, die brocken uns das ein. Also Antisemitismus letztendlich. Verschwörungsvorstellungen, Patriarchat. Der Feminismus bedroht die Stellung des Arbeitsmannes. Hass auf Frauen, Hass auf Feministinnen, auf Feminismus, Feministinnen. Der Arbeitsmann ist bedroht. Prinzip dieser Wirtschaft ist der Ellenbogenegoismus. Unter verschiedenen Gesichtspunkten, immer wieder kommend, läuft es darauf hinaus. Die globale autoritäre Welle fällt nicht vom Himmel. Die erwächst genau aus der Logik dieser Wirtschaft, von der wir alle abhängen. Niemand bringt die menschenfeindliche Logik der Wirtschaft, von der wir alle abhängen, besser auf den Punkt als FPÖ, AfD und Co. Das ist das Problem. Es fällt nicht vom Himmel. Es hat seine Ursachen. Und gerade in der Krise wird es offensichtlich, dass wir nicht die autoritäre Welle werden jemals überwinden können, wenn wir nicht diese Art von Wirtschaften überwinden, aus der die autoritäre Welle erwächst. Der Autoritarismus erwächst aus der Logik dieser Wirtschaft. Er löst keine Probleme. Er verschärft weltweit die Krise und ist auf Basis dieser Wirtschaft nicht zu überwinden. Das muss einem klar sein. Wenn wir nicht eine grundsätzliche Wende in der Art, wie wir wirtschaften, schaffen, dann wird es keine Welt ohne AfD, FPÖ, Trump und Co. geben. Die Frage ist, es ist entstanden aus dieser Wirtschaft und wenn wir das loswerden wollen, müssen wir anders wirtschaften. Nochmal übers Auto und die Vorstellung, ich bin autonom und ich bin mein freies Subjekt, das machen kann, was ich will. Diese Vorstellung, ich bin ein freier Herr, kann tun und lassen, was ich will, dieses Ich bin mein Auto, das schon im nächsten Stau konterkariert wird und durch die systemischen Zwänge sowieso. Wie hängt das zusammen? Die Insassen, ich spreche manchmal ganz gerne von den Insassen der kapitalistischen Gesellschaft, von uns allen, oder man kann auch sagen, das bürgerliche Subjekt oder was auch immer sagen. Die Insassen dieser Gesellschaft sind im Grunde permanent zerrissen zwischen zwei Gefühlen. Dem Gefühl der Allmacht, diese Fiktion, ich bin das autonome Subjekt, ich kann machen, was ich will. Sehr deutlich auch bei den Corona-Protesten, ich mache, was ich will, ja, und lass mir keine Vorschriften machen. Und gleichzeitig das Prinzip der Ohnmacht. Denn man merkt auf Schritt und Tritt, dass man an Markt und Kapital ausgeliefert ist. Nicht jeder mag das so formulieren und auf der Ebene für sich verarbeiten, aber jeder merkt jeden Tag, dass es halt nicht so funktioniert mit dem autonomen Subjekt, sondern dass wir von ganz vielen Zwängen ausgeliefert sind. Und diese Zerrissenheit zwischen den widerstreitenden Gefühlen, das bewirkt eine tiefe narzisstische Kränkung der Insassen dieser Ellenbogengesellschaft. Demütigung, Angst, Wut, Rachebedürfnis. Ich bin doch frei und ich darf aber nicht. Es gibt irgendwer, der mich hindert an meiner Freiheit. Demütigung, Angst, Wut, Rachebedürfnis. Diese Konstitution der Insassen der kapitalistischen Gesellschaft macht sie grundsätzlich anfällig für den politischen Amoklauf. Und auch das haben wir in Ansätzen Corona erlebt. Freie Fahrt für freie Bürger gegen grüne Verbote. Ich bin autonom, ich kann machen, was ich will. Wir hatten diese Klimakleber, bewundernswerte Menschen, bewundernswerte mutige Menschen. Ein Hass auf diese Leute. Ja? Kleb dich nicht fest, man kann es noch sehen auf YouTube. Macker, wirklich Mackertypen. Steigen brüllend aus ihren Autos. Ziehen junge Frauen an den Haaren über die Straße. Mein Auto, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es trifft ganz tief was. Ja? Geh arbeiten. Auto, Arbeit. Ja? Das war so deutlich, was hier im Tiefen brodelt in dieser Gesellschaft. Und das ist das Gute. Die Klimakleber haben das gut rausgekitzelt. Die haben das gut rausgekitzelt. Und dieses Geh arbeiten, das ist nicht identisch mit der Anforderung von oben, die zunehmend kommt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, aber es ist sehr kompatibel. Dieses Geh arbeiten ist sehr kompatibel mit der Logik unserer Wirtschaft, die uns sagt, ihr müsst immer mehr arbeiten. Merz, wir müssen in diesem Land wieder mehr arbeiten. Stocker, wir müssen wieder mehr arbeiten. Übrigens 3 Tage nach März, ja, müssen wir arbeiten. Überall dasselbe Grunde. Ja. Das ist eine Studie, die ein unternehmernahes Institut in Deutschland seit Jahren macht. Die stellen seit Jahren den Menschen, und zwar alle, also ein repräsentativer Durchschnitt durch alle Generationen und alle Schichten. Stimmen Sie der Aussage zu, ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte? Die Zustimmung steigt seit Jahren. Im Jahr 2022 haben schon 56% aller, also nicht nur die Jungen, sondern aller, dieser Aussage zugestimmt. Von oben heißt mehr Bock auf Arbeit. Und von unten sagen immer mehr Leute, ich sehe es überhaupt nicht ein. Das ist doch nicht mein Leben. 57% der Österreicher würden gerne weniger arbeiten. Das ist doch klar. Von wegen, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Immer mehr Menschen, besonders Junge, sagen, das ist nicht mein Leben. Ich soll schuften ohne Ende, nur dafür, dass es noch mehr überflüssige und schädliche Autos gibt, nur dafür, dass noch mehr Plastik im Meer ist, nur dafür, dass die Finanzgebirge noch höher werden und dafür kriege ich dann eine Rente mit 80, von der ich nicht leben kann. Das ist doch ein Hohn. Und immer mehr Menschen sagen, da mache ich nicht mit. Und das ist eine der schönsten Entwicklungen der letzten 2 Jahrzehnte, die ich beobachten konnte. Ja? Dass immer mehr Menschen das nicht mehr mitmachen, vor allem Jüngere, und sagen, so blöd bin ich nicht wie die Alten. Das ist nicht mein Anspruch an ein gutes Leben. Ich kann alle nur ermuntern, genau das zu machen und weiterzumachen. Und darin steckt auch ein großes Potenzial für eine Entwicklung in die richtige Richtung. Also die Kluft zwischen den Systemzwängen und den berechtigten Ansprüchen an Lebensqualität wird immer größer. Und in dieser Kluft, glaube ich, liegt ein wichtiger Schlüssel, um aus den Verhältnissen herauszukommen, wenn wir es schaffen, damit klug umzugehen. Wir brauchen radikale Arbeitszeitverkürzung. Für diesen Wunsch gibt es eine Für diesen Wunsch gibt es eine Massenbasis, eine wachsende Massenbasis. Und wir brauchen nicht radikale Arbeitszeitverkürzung, weil wir Däumchen drehen wollen, sondern weil wir überhaupt keine Zeit haben für all dieses Überflüssige und Schädliche. Wir brauchen so viel Zeit für anderes. Wir können überhaupt nicht diese ganzen Bullshit-Arbeiten machen. Sorry, weg damit. Wir brauchen Zeit für Sinnvolles und Nützliches. Care, Bildung, Soziales, dieser ganze Bereich total vernachlässigt. Warum? Weil er vielleicht für Menschen wichtig ist, aber kein Wachstum von Kapital generiert. Deswegen fünftes Rad am Wagen. Wir brauchen so viel Zeit für Vernünftiges. Wir arbeiten viel zu viel und wir tun viel zu wenig Vernünftiges. Also, radikale Arbeitszeitverkürzung, wir brauchen Zeit für Nützliches. Wir wollen Nützliches tun statt Schädliches arbeiten. Das ist der Wunsch von immer mehr Menschen, die auch zweifeln an der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit und sagen, das ist nicht das, was ich will. Die Frage, wie wollen wir leben, ist die Frage, wovon wollen wir leben? Ja, und was ist die Vermittlungsinstanz dann? Wenn es also mit der Vermittlungsinstanz Kapital das, naja, sagen wir mal, das eine oder andere Problem gibt, was wäre die Vermittlungsinstanz? Also Kapital- und Ellenbogenkonkurrenz ist es nicht. Kooperation und Selbstorganisation wäre, ist die Vermittlungsinstanz. Und wir fangen da ja auch noch nicht bei Null an. Kooperation und Selbstorganisation heißt, den stofflichen Reichtum, Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung und so weiter, die wir zum Leben brauchen, selbstbestimmt, kooperativ und solidarisch kontrollieren, verwalten und bewirtschaften. Wir fangen nicht bei Null an. Es gibt schon gar nicht so wenig, aber es hat noch lange nicht die Dimension, die es braucht, gerade in dieser Krise. Ja, Rechte. Also sagen wir mal so, nicht wenige Rechte sind vielleicht, sind glaube ich schon unterdurchschnittlich intelligent. Aber das sollte einem vor Überheblichkeit bewahren. Wirklich vor Überheblichkeit bewahren, weil es gibt auch intelligente und kluge Rechte. Und deswegen soll auch nochmal einer von den Klugen zu Wort kommen. Also Rechte haben ein Problem. Sie wollen Ausländer raus, ja? Aber nichts ändern an der Wirtschaftsweise und an der Lebensweise, von der abhängen. Und das ist ihre Achillesferse. Einer der klügeren Rechten, die durchaus denkfähig sind, ist Erik Lehnert. Der ist also Fraktionsgeschäftsführer der AfD in Brandenburg. Und der sagt, weniger Migration heißt für die Deutschen länger arbeiten und weniger Urlaub. Er sieht, dass Migranten einen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten und dann sagt er, ja, also das heißt für mich, ich muss den Leuten sagen, pass mal auf, Freunde, dann werde ich in Zukunft länger arbeiten müssen und weniger Urlaub machen. Stimmt, das ist ein Problem. Seine Antwort, es braucht Zucht, Ordnung, Disziplin und so weiter. Hedonismus, also die Lebensauffassung, bei der Lust, Genuss und Freude als höchstes Gut und Ziel des Lebens gelten, sei eher eine linke Weltanschauung, sagt Erik Lehnert. Genau. Lust, Genuss und Freude ist eher links. So ist es, ja. Wer will denn schon Zucht, Ordnung, Disziplin und so weiter? Außer bei knallharten Nazis, ja. Die meisten Menschen, und da müssen sie erstmal überhaupt nicht politisch sein, wollen doch, und das liegt doch auf der Hand, wollen doch Lust, Genuss und Freude haben im Leben. Das ist nur der Anspruch. Naja, da haben wir doch ganz gute Karten. Da haben wir doch ganz gute Karten. Schlechte Karten im Prinzip für die Rechten, wenn es gelingt, diesen weit verbreiteten Wunsch nach weniger Arbeit, nach sinnvoller Arbeit, mehr Lebensqualität zu bedienen und klug in große gesellschaftliche Bewegungen zu übersetzen. Eine große gesellschaftliche Bewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung ist prinzipiell nicht von rechts zu besetzen. Und sie hat eine Massenbasis. Und sie hätte eine Massenbasis, wenn es uns gelingt, diese Bewegung zur politisch wirksamen Kraft zu machen. Und darin liegt die große Chance. Darin liegt die Chance, dass es eine Massenbewegung geben kann, bei der die Rechten alt aussehen. Alt aussehen, weil sie da nichts zu bieten haben. Radikale Arbeitszeitverkürzung gegen rechts. Radikale Arbeitszeitverkürzung gegen rechts. Radikale Arbeitszeitverkürzung heißt anders wirtschaften gegen rechts. Anders wirtschaften gegen rechts. In der ganzen Debatte ist viel zu sehr immer nur noch die Politik im Mittelpunkt. Also die Partei macht das falsch, der Politiker macht das falsch und so weiter. Das ist alles richtig, die Politik zu kritisieren. Aber das ist nicht der Kern der Sache. Auf der Grundlage dieser Wirtschaft, von der wir alle abhängen, kann niemand sozusagen das Rad rumreißen, bei der besten Absicht. Wir müssen anders wirtschaften. Wir müssen dazu kommen, völlig anders zu wirtschaften. Gut leben wollen, Lust, Genuss und Freude wollen, heißt anders wirtschaften gegen rechts. Na, und wer soll das machen? Na, alle. Alle, die folgende drei Kriterien erfüllen. Wesentlich mehr Zeit zum Leben wollen, Sinnvolles statt Bullshit machen wollen und die Ellenbogenkonkurrenz beenden wollen. Das sind die, die das machen können. Also Klimaschutz, radikale Arbeitszeitverkürzung, Selbstorganisation, Vergesellschaftung und Wertewandel. Wir brauchen einen ganzen Blumenstrauß von Kämpfen und Bewegungen, die zusammenkommen müssen, die sich verzahnen müssen. Und das ist im Prinzip der Weg aus der Megamaschine. Wie will ich leben? Wie will ich leben? Will ich jahrzehntelang schuften und Stress und dann Mini-Rente mit 80? Oder ich will mein Leben genießen, Zeit für mich und andere haben Sinnvolles tun? Das ist die entscheidende Frage, an der sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der Zukunft entwickeln werden und entwickeln müssen. Und wir haben da gute Karten. Und weil uns immer vorgeworfen wird, wir würden verzichten wollen, wir predigen Verzicht. Verzichten? Nein, aufhören zu verzichten. Endlich aufhören zu verzichten. Egnau, vielen Dank. Bin gespannt auf eure Konferenz. Vielen Dank.